1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Montagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten in eine neue Woche und schön, dass ihr da seid. Es geht los, wie immer, mit einer offenen Themenrunde. Wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, der möge sich melden. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, und sofort geht's los mit Kai. Und Kai ist 23. Guten Morgen. Ja, morgen Domian, hi. Hi Kai, um ja, was geht's? Schön, dass ich mit dir spreche erstmal. Ist ja verrückt, hat direkt beim ersten Mal geklappt. Na super, umso ja. Besser. Worüber sprechen wir? Es geht um das dramatische Ende meiner Beziehung. Ja, wo fange ich am besten an? Also ich bin mit meiner jetzigen Freundin bzw. Ex-Freundin gut 3 Jahre zusammen oder zusammen gewesen, wie man denn so will. Ja. Und wir haben Ende April haben wir beschlossen, dass wir uns trennen. Warum? Und ja, also die Gründe sind zahlreich, aber für mich war der größte Grund, ich muss dazu sagen, ich bin beruflich viel unterwegs, gerade am Wochenende. Was machst du? Und ja, möchte ich jetzt nicht so genau sagen. Okay. Auf jeden Fall, wenn ich beruflich unterwegs war, hat sie in der Zeit, wenn ich weg war, ja, ist viel feiern gewesen, mhm, und was für mich auch kein Problem ist, aber das hat dann irgendwann über die Stränge geschlagen. Heißt, sie hat sich so sehr zugesoffen, bis nichts mehr ging. Mhm. Dann kamen dann später auch Drogen dazu. Welche Drogen? Ja, Speed, ja, also Amphetamine. Ja. Also so die klassischen Feierdrogen, sage ich jetzt mal, ja. Ja. Ja, und ich habe das natürlich irgendwann mitbekommen und habe sie zur Rede gestellt und habe auch relativ bald gemerkt, dass das bei ihr Ausmaße annimmt, die man keineswegs gutheißen kann. Das heißt ohne Limit, also so viel wie nur irgendwie geht. Ja, waren und, denn da auch dann andere Jungs und Männer im Spiel? Ja, also sie hatte dann so ihren speziellen Freundeskreis etabliert, sage ich mal, mhm, mit dem sie sich dann immer wieder getroffen hat. Mhm. Dann ist es zeitweise so gewesen, dass ich das ganze Wochenende irgendwie unterwegs gewesen bin und komme dann morgens 2-3 Stunden früher als erwartet nach Hause und habe dann zum Beispiel hier meine Wohnung voll mit irgendwelchen wildfremden Leuten, die sich hier von meinen DVD-Hüllen die Lines ziehen und so weiter. Aber du weißt nicht, ob sie mit den Männern irgendwie geschlafen hat oder so? Ja, so wie ich sie einschätze, nicht. Ja, also ich bin mir auch relativ sicher, dass das nicht das Thema gewesen ist. Es ging darum, dass sie im Gegensatz zu mir nie nicht so einfach Kontakte herstellen konnte. Das, mhm, heißt, in der ganzen Zeit, wo wir hier zusammen wohnen, hat sie eigentlich nie richtige Freunde gefunden, beziehungsweise ist dann direkt da in so einen falschen Freundeskreis geraten. So, jetzt habe ich so die grobe Vorgeschichte gehört. Ja. Nun könnte man sagen, okay, das ist eine Beziehung, 3 Jahre, hat irgendwie nicht geklappt und das war's dann. Okay. Aber du hattest gerade gesagt, das dramatische Ende unserer Beziehung. Was ist da passiert? Richtig. Ja, wie gesagt, es gab halt viele kleine Vorkommnisse und jetzt gab es dann am Sonntag quasi das große Finale oder das dicke Ende, möchte ich mal so sagen. Mhm. Und zwar, ja, ich war dieses Wochenende wieder nicht zu Hause. Ja. Und sie ist wohl Sonntagmorgen um circa 6 Uhr nach Hause gekommen, war feiern in der Stadt. Mhm. Ja, kam nach Hause alkoholisiert, hatte wohl auch Drogen genommen. Mhm. Und hat dann wohl hier vom Haus festgestellt, dass sie keinen Haustürschlüssel mehr hat. Sie hat den wohl irgendwie verloren. Mhm. Gut, ja, dann ruft man den Schlüsseldienst oder dann ruft man vielleicht auch mich an. Klar, ich wäre dann sauer gewesen, aber ich wäre dann nach Hause gekommen. Ja. Mach's mal nicht zu ausführlich. Was ist Dramatisches, okay, passiert? Na gut, sie wollte in die Wohnung rein und hat dann versucht, auf den Balkon sich zu hangeln und darüber in die Wohnung zu kommen. Ja, die Balkontür war natürlich zu. Ja, das hat sie in dem Moment wohl nicht mehr realisiert. In welchem Stockwerk? Erster Stockwerk, 3,5 Meter ungefähr. Okay. Hm. Ja, und das hat sie allerdings nicht geschafft und ist dann leider abgestürzt. Und ja, jetzt vorm Haus ist ja Betonpflaster und zwei. Also sie hat sich auf dem Balkon gehangelt irgendwie, das hat sie schon noch geschafft und ist dann runtergestürzt oder wie? Genau, also sie ist irgendwie in den Hausflur gekommen durch die Garage, dann da aus dem Fenster und dann an der Hausfassade lang zum Balkon gehangelt. Ich verstehe. Das heißt, sie ist de facto 3 Meter gestürzt. Ja, etwas über 3 Meter im gestürzt. Im besoffenen Kopf. Richtig. So, wie geht's ihr? Wie schwer verletzt ist sie? Sie hat sich den Oberschenkel gebrochen und hat sich den linken Arm ausgekugelt und dabei sämtliche Bänder gerissen und Muskeln gerissen. Ja. Das heißt, das ist alles sehr, sehr schmerzhaft und unangenehm, aber es besteht keine Lebensgefahr. Nee, es besteht zum Glück keine Lebensgefahr. Mhm. Also sie hat da viel, viel mehr Glück als Verstand gehabt. Also normalerweise, gerade wenn man sich das den Untergrund anguckt, also da sind mehrere Metallgeländer, wo man normalerweise zwangsläufig draufschlägt. Verstehe. Das heißt, das war jetzt so wirklich das für dich dann auch das definitive Ende der Beziehung, dass es so weit noch gekommen ist, oder wie habe ich es zu verstehen? Also natürlich ist es dramatisch und ich bin geschockt und sehr traurig, aber letzten Endes ist es doch für mich die Bestätigung, dass, obwohl sie immer wieder Besserungen gelobt hat, sie es absolut nicht im Griff hat und sie definitiv Hilfe auch professioneller Art braucht. Das ist am Samstag, von Samstag auf Sonntag die Nacht passiert, was du gerade erzählt hast. Hast du sie heute beispielsweise im Krankenhaus besucht? Ja, heute durfte ich das erste Mal hin, weil sie jetzt heute Morgen von der Intensivstation kam. Ja. Und was sagt sie? Welche Stellung bezieht sie? Ja, also sie hat natürlich direkt geweint, als sie mich im Zimmer hat kommen sehen. Also ich denke schon, dass sie, klar, hat sie ein schlechtes Gewissen, sie weiß, dass sie Mist gebaut hat. Hast du denn jetzt quasi am Krankenbett Schluss gemacht oder hattest du vorher schon Schluss gemacht? Nein, also das war wie gesagt länger beschlossen. Wir hatten uns da schon Ende April darauf verständigt, dass es keinen Zweck mehr hat mit uns. Also wir hatten schon mehrfach es immer wieder mal probiert, aber das Thema war jetzt quasi durch. Genau, du hattest ja Ende April gerade auch schon gesagt, ich war nur davon ausgegangen, dass das dann sich immer wieder angenähert hatte und dass es jetzt den absoluten Cut gegeben hat. Aber ja, also das war schon klar letztendlich, dass es vorbei ist. Es war klar, wir verstehen uns immer noch blendend oder haben uns super verstanden. Es ist in letzter Zeit eigentlich auch nichts mehr wirklich Gravierendes passiert, außer dass er sich abends gerne immer noch ein paar Bier reingekloppt hat. Mhm. Aber jetzt kam dann halt zum Schluss, auch für mich unerwartet nochmal, kam es dann nochmal ganz dick. Also, dann hat sie geweint, als sie dich gesehen hat, und was hat sie weiter gesagt? Ja, ich meine, sie liegt jetzt nicht alleine auf dem Zimmer, liegt mit zwei anderen Leuten noch da, und ich hatte mir natürlich auch jetzt gerade die letzte Nacht Gedanken machen können, was ich zu ihr sagen möchte und wie sie es vielleicht sagt. Natürlich bin ich traurig, aber ich bin natürlich auch sauer und geschockt. Naja, die Frage war, was hat sie zu dir gesagt? Ja, sie hat gesagt, also sie hat nicht direkt gesagt, dass es ihr leid tut. Also ich habe sie natürlich darauf angesprochen, wie das passieren konnte. Und ja, sie kann sich selbst nicht genau erklären. Sie weiß, dass sie zu viel getrunken hat. Und ja, es hat aber immer noch nicht so ganz Klick gemacht bei ihr, habe ich den Eindruck. Ja. Ich hatte gehofft, Was hast du denn gesagt zu ihr? Naja, ich habe ihr gesagt, dass sie jetzt hoffentlich mal versteht, was ich meine, wenn ich sage, dass sie ein Problem hat. Ich habe zu ihr gesagt, sie hätte tot sein können natürlich. Ne? Ich habe zu ihr wortwörtlich gesagt, sie hat jetzt eine zweite Chance geschenkt bekommen und die muss sie jetzt nutzen, die soll sie jetzt wertschätzen. Mhm. Ja, aber ich höre aus all dem, wie du das erzählst, dass du für dich die Sache ja schon gut verabschiedet und verarbeitet hast. Also du weinst dieser Beziehung nicht nach. Doch. Doch? Ja. Also ich liebe die Frau, aber es funktioniert nicht. Ja, aber also, damit hast du dich schon, also bist du dabei, dich zu arrangieren, dass es nicht geht? Ja, da es ja schon seit Ende April feststeht, arrangiere ich mich schon eine ganze Weile damit. Mhm. Ich habe ja keine Wahl. Ich weiß, dass es schwierig ist und es ist jetzt, wo die Wohnung auf einmal leer ist, also früher als erwartet, ist noch extra schwer. Warum hast du mich angerufen? Ja, ich wollte es mir einfach jetzt mal von der Seele erzählen. Also es ist jetzt nichts, was man einfach seinem Arbeitskollegen oder mal eben jemandem so erzählt, klar, weil ist klar, nicht die ganze ist Thematik, ne, also ist natürlich etwas heikel. Du sagst ja, dass ihr schon noch einen Kontakt miteinander hattet jetzt auch die letzten paar Wochen. Ja. Den wirst also, du den wirst du ja wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch haben und kannst sie vielleicht nochmal dringender darauf hinweisen oder darin. Genau das habe ich vor, ja. Also ich will ihr auf jeden Fall weiterhin helfen. Ich will sie unterstützen. Sie kriegt auch nicht die Unterstützung, die sie braucht von ihren Eltern. Mhm. Wie alt ist sie? Sie ist 21. Ja. Was macht sie beruflich? Ausbildung momentan. Ausbildung. Mhm. Gut, dann hoffen wir, dass sie wieder einigermaßen, oder was heißt einigermaßen, dass sie wieder richtig auf die Beine kommt. Ja. Und dass du so weit auf sie einwirken kannst, dass sie da auch ein bisschen mehr an sich arbeitet, denn da scheint ja einiges im Argen zu liegen. Richtig, ja, ich werde es versuchen, also das ist meine größte Hoffnung. Genau. Dann wünsche ich alles Gute, Karl, dir und deiner Ex-Freundin. Das ist nett, danke, Lumia. Und bestell ihr schöne Grüße von mir. Okay, besten Dank. Gerne, tschüss. Danke, Domian, ciao. 0800 220 5050 Marcel 23. Guten Morgen, Marcel. Hallo, schönen guten Morgen. Hallo, Marcel. Was ist dein Thema? Ich habe verdammte Probleme mit meiner Freundin. Wir sind auseinander, weil uns Leute oder beziehungsweise zwei ehemalige gute Bekannte von mir gigantisch auseinandergetrieben haben. Oh, wie das? Ich war früher auf der Kirmes beschäftigt. Und was hast du da gemacht? Ich war Vorarbeiter und Drehkommandeur. Und was? Drehkommandeur? Drehkommandeur, das sind die lustigen Menschen, die immer am Mikrofon sitzen. Ach so, wie nennt man die Dreh? Drehkommandeur. Drehkommandeure? Genau, richtig, das sind Drehkommandeure. Also die bei den Karussells an dem Mikrofon sitzen, genau. Und dann die lockeren Sprüche drauf haben. Genau. Ach, das ist ja lustig. Die Leute, die das Fahrgeschäft also steuern und halt am Mikrofon sitzen und rekommandieren. Dann bist du ja auch sehr Mikrofon erfahren. Ja, aber das hat mich alles in meinem Leben nicht ganz weitergebracht, weil es gibt immer wieder Leute, die einfach den hundertfachen Müll erzählen in dem, was überhaupt stimmt. Ja, komm mal auf die Geschichte zurück. Es geht darum, dass ich die Leute bei Facebook wiedergefunden habe, die früher auch in der Firma gearbeitet haben. Die beiden wollten früher schon etwas von mir. Jedoch hatte ich früher schon mal eine Freundin und habe immer abgeblockt und gesagt, nein, dass ich eine Freundin habe. Also die beiden Leute sind zwei Frauen? Sind zwei ehemalige Freundinnen von mir, ja. Ehemalige, mit denen du auch also was Kolleginnen. Hattest? Nein, sehr gute Kollegen, also Freundinnen, sehr gute Freundinnen waren das von mir. Ja. Und die haben es nie verstanden, dass ich eine Freundin habe, warum auch immer. Hm. Die wollten es nicht verstehen. Hm. Daraufhin habe ich dann mit denen mal bei Facebook geschrieben, ist klar, alte Zeiten, da kommt irgendwie alles wieder so nacheinander hoch. Hm. Und hinterher wurden diese Verläufe so umgeschrieben, als wenn ich mich mit denen treffen würde, nur für eine gewisse Sache. Mhm. Und kann man die Verläufe so umschreiben? Ich brauche es einfach nur kopieren, in irgendein Textdokument einfügen und dann kann ich das ohne Probleme umschreiben. Ja, und haben dann meiner Freundin das gnadenlos geschickt. Und meine Freundin hat's oder glaubt es bis heute noch, ne? Das war jetzt vor 3 Wochen, sie ist jetzt seit 3 Wochen bei ihrer Mutter. Mhm. Wie lange bist du denn mit deiner Freundin zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre schon? Ja, 3 Jahre. Und auf sowas fällt sie rein, sowas glaubt sie? Ja, leider, aber ich glaube, dass es auch noch eine Geschichte gibt, warum sie vielleicht so misstrauisch ist, weil wir haben einen Sohn, der ist 5 Monate alt. Mhm. Und sie ist kurze Zeit später wieder schwanger geworden. Mhm. Jedoch hat es angeblich die Frauenärztin nie gesehen, angeblich. Bis zu dem Tag, wo wir in der Stadt unterwegs waren und sie richtig, also wirklich heftig angefangen hat zu bluten. Hm. Wir sofort ins Krankenhaus gefahren, die Ärzte wussten noch nicht, was los war. Dann ist sie in den OP gekommen, mehr hat man mir auch nicht gesagt. Ja, und nach 1,5 Stunden kam dann der Arzt raus und sagte, dass wir ein Kind in der 18. Schwangerschaftswoche verloren haben, ne? So, aber das verstehe ich jetzt den Zusammenhang nicht. Wieso ist sie deshalb misstrauisch? Vielleicht glaubt sie, dass ich vielleicht jetzt was anderes suche, weil ich ihr nicht zur Seite stehe oder so. Was standst du ihr denn nicht zur Seite in dem Moment? Ich war die ganze Zeit bei ihr. Ich war damals bei der Geburt von dem Kleinen dabei. Ja, aber da verstehe ich das nicht. Wieso soll sie denn jetzt... Ich verstehe es auch nicht. Sie wollte auch... Nee, aber wieso kommst du überhaupt auf die Idee? Das verstehe ich nicht. Ja, ich weiß es nicht. Das wäre das Einzige, wo ich denke, dass sie vielleicht deswegen so ein bisschen die Angst hat. Weil es gibt nichts anderes, wo sie misstrauisch sein kann. Ich habe ihr immer geholfen, ich war immer bei ihr, egal was passiert ist. Also sie kam dann ins Krankenhaus und hatte eine Fehlgeburt. Ja. Ja. Im Operationssaal, ne? Im Operationssaal. Du warst dabei, du hast ihr zur Seite gestanden und alles. Ja, wo im OP war ich nicht dabei. Nee, natürlich nicht, nicht. Gut, aber du warst da für sie und hast sie getröstet und. Natürlich. Sie traut es ja noch nicht mal, sich oder es ihrer Mutter zu sagen. Oder allgemein irgendwelchen Warum nicht? Ja, sie hat Angst davor, irgendwie in irgendeiner Art und Weise, denke ich mal, dann hinterher als schlecht dazustehen. Oder ich weiß es nicht, wovor sie Angst hat. Also, ich weiß es nicht. Eine Fehlgeburt ist... Es ist nichts mehr ungewöhnlich. Nein, absolut nicht. Und, ne? Das habe ich ja auch gesagt. Aber sie war halt öfter hier zu Hause, war auf der Couch und ja, sie war richtig fertig mit den Nerven. Ne? Sie war öfter am Heulen gewesen. Mhm. Ach so, jetzt verstehe ich dich auch so ein bisschen, dass du denkst, dass sie denkt, sie ist nicht mehr so viel wert oder sie ist genau, schuld und dadurch richtig, wendest du richtig, dich von ihr ab. Richtig, das könnte ich mir vorstellen, weil das wäre die einzige Sache. Aber das liegt ja jetzt an dir, an deinem Auftreten und an deiner Glaubwürdigkeit, dieses nur wirklich zu widerlegen. Ja, aber ich habe immer ihr gesagt, ich sag, ich bin immer für dich da. Ich sag, du kannst mit mir reden, du kannst alles machen, habe ich immer zu ihr gesagt. Und du hast wirklich jetzt den Eindruck, dass sie das glaubt, was sie da liest? Ja, ich sag mal so, aus welchen Gründen hat sie Schluss gemacht, sie zu ihrer Mutter? Es gibt keine Gründe. Sie hat richtig definitiv Schluss gemacht? Ja, also sie sagt definitiv, es ist Schluss. Aber muss erstmal Zeit für sich haben. So sagt ich sagte mal, ich will mal sagen, das finde ich aber nur aus Kindergarten. Das finde ich völlig albern. Ja, man kann nicht aufgrund irgendwelcher komischen Facebook-Gedöns da Schluss machen. Das gibt's doch gar nicht. Vor allen Dingen, ich sag persönlich, meine Meinung ist, wenn man sich 3 Jahre kennt. Ja, und ihr habt ein Kind zusammen. Und dann ein Kind zusammen hat und dann absolut einer dahergelaufenen Person. Was genau stand denn in diesen Texten so drin? Also ich habe nur die Hälfte davon mitbekommen, dass sie also geschrieben hat von wegen, ob ich mich mit ihr treffen würde. Meine Freundin erfährt davon nichts und Einzelheiten, was wir dann machen würden. Eine und von den Frauen hat das so geschrieben. Ja, die andere hält sich da komplett raus, weil die andere, habe ich auch noch mit ihr telefoniert, weil die andere hat überhaupt nichts gemacht. Hast du denn mit der, ich sag mal, Täterin auch telefoniert? Nein, nur geschrieben. Und was? Und mit der Kollegin, also von ihr, die auch behauptet hat, die hat dann hinterher gesagt, pass mal auf, es war eine wirklich miese Aktion. Und sie hat mir auch hinterher gesagt, und da habe ich auch einen Zeugen für, dass sie den Verlauf umgeschrieben hat. Kannst du denn nicht diesen Zeugen mal in Verbindung bringen? Ja, habe ich schon mit meiner Freundin, aber sie will nicht mit ihr reden. Dieser Zeuge ist eine Frau? Genau. Ja. Und deine Freundin will mit dieser Zeugin nicht reden? Im Moment nicht, nein. Aber das ist doch absurd. Da ist doch was anderes noch im Busch. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe immer zu ihr gestanden, ich habe alles gemacht. Ich kümmere mich um meinen. Und die Beziehung würdest du bis dahin als wie bezeichnen? Die Beziehung war immer super. Wir haben viel gemacht miteinander. Ihr habt euch über das Kind gefreut? Ja, natürlich, auf jeden Fall, ja. Das also ich weiß nicht, ob es viele Männer gibt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war bei der Geburt dabei. Und ich habe auch, sage ich ganz ehrlich, die Nabelschnur alles durchtrennt, weil ich das machen wollte. Ich bin so der Kinder. Ich liebe Kinder. Das heißt, ihr habt euch wirklich gefreut über das Kind und die Beziehung war... Ich kann das wirklich nicht verstehen, Marcel. Wie ist deine Beziehung zu den Schwiegereltern? Ja gut, das mit ihrer Mutter ist nicht so, jetzt sage ich mal, die beste und tollste Verbindung, aber man sagt Hallo und redet halt miteinander, aber sonst... Das heißt, die ist jetzt auch misstrauisch, die Schwiegermutter. Nein, misstrauisch nicht, aber sie hält sich ja, also aus dieser Geschichte hält sie sich raus. Ich überlege gerade nur, ob wir eine Vermittlungsperson finden können, die deine Freundin ernst nimmt und respektiert und die du respektierst. Ja. Weil das kann ja nicht sein, dass eine kleine Familie wegen so einem Quatsch kaputt geht. Das gibt's einfach nicht. Genau, das ist es ja gerade. Und das macht mir einfach meine Gedanken. Ich sitze seit 3 Wochen hier alleine zu Hause rum. Meldet sie sich denn schon mal? Ja, sie kommt ja auch alle 2-3 Tage, je nachdem, kommt sie auch zu mir mal hin. Oder jetzt war sie seit 2 Wochen nicht mehr da. Wie ist es denn dann, wenn sie kommt? Ja, wir reden ganz normal miteinander, weil ich beschäftige mich in dem Moment auch viel mit dem Kleinen, weil ich ihn so lange nicht gesehen habe. Mhm. Jetzt war sie zum Beispiel 2 Wochen nicht mehr hier, weil sie ein bisschen Abstand haben wollte. Aber ich frage mich, von was sie Abstand haben möchte. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es wirklich mit dieser Geschichte zusammenhängt, dass sie das so niederschlägt, weil früher, wo wir zusammengekommen sind, war sie auch schon schwanger. Und das haben wir auch ihrer Mutter erzählt. Und ja, die Mutter, da war sie gerade 20 gewesen. Und ihre Mutter wollte das einfach nicht, dass die Silvia das Kind bekommt. Ja, und dann wurde natürlich von ihrer Mutter und ihrer Schwester ziemlich doll eingeredet, dass sie das Kind bitte abtreiben sollte. Und so war es dann auch. Ja, und sie hat sich dann natürlich da... Ja, das hinterlässt alles schlimme Spuren. Das und ist glaube, mir völlig klar. Aber du bist eigentlich, hast damit ja gar nichts zu tun. Sie sollte ja froh sein, dass sie eine gute Beziehung mit dir hat. Ja. So, wenn sie ab und zu dir kommt, das heißt, er ist ja noch eine Gesprächsebene, allein schon über das Kind. Könntest du dir vorstellen, dass du ihr vorschlägst, dass ihr gemeinsam zu einer Beratungsstelle geht? Ich habe auch schon einen Termin gemacht, weil die Ärzte haben mir damals im Krankenhaus gesagt, auch dass sie ziemlich fertig ist. Mhm. Sie sollte oder hat damals sie war ja eine Woche im Krankenhaus, sie hat dann einen Psychologen an die Seite bekommen. Okay, du hast einen Termin gemacht und wann ist der Termin? Der Termin war schon, ich bin alleine da gewesen. Sie wollte nicht mit? Nein, sie will mit keinem reden darüber. Das ist das Problem, was ich habe. Auch im Krankenhaus. Sie hat einen Psychologen an der Seite bekommen. Mhm. Sogar die Ärzte haben gesagt, Frau Gast, tun Sie mir bitte den Gefallen, reden Sie mit denen darüber. Sie wollte das nicht. Gut, dann frisst alles in sich rein. Dann ist die Situation in der Tat schwierig, wenn sie jegliche Hilfe ablehnt. Ja, das ist ja mein Problem. Das ist wirklich schwierig. Das ist mein Problem. Ich habe einen Termin gemacht. Denk nochmal drüber nach. Okay, du kannst sie nicht mit Gewalt dahin zahlen. Nein, das kann ich nicht. Denk nochmal drüber nach, ob es nicht, geh mal so eure Vergangenheit durch, ob es eine Respektsperson gibt, die sie auch achtet, die du einschalten könntest zum Vermitteln. Schwierig. Weil das Problem ist, verstehen Sie, man kann gewisse Leute jahrelang kennen, man kann diese Leute aber auch nur vorm Kopf schauen. Und was im Inneren von denen los ist, weiß man nicht. Weil ich will auch jetzt nicht an die große Glocke hängen. Nein, ist klar. Es hätte ja sein können, dass da jemand ist, wo du sagst, das ist absolut okay, das könnte ich mal machen. Ich bin da ratlos. Wenn sie definitiv sagt, ich gehe nirgendwo hin, ich lasse mich nicht beraten. Ja. Wenn sie mit dir nicht reden will und dir wirklich erklärt, was los ist, weil ich glaube, da steckt mehr hinter als nur diese Facebook-Geschichte. Wenn sie mit der Zeugin nicht reden will, die bezeugt, dass das alles fake war, dann weiß ich wirklich nicht, was wir da machen können. Weil sie glaubt definitiv, dass ich ihr gesagt habe, von wegen, bitte sag ihr, dass das nicht stimmt. Ja. Da kann man eigentlich jetzt nur im Moment auf Zeit spielen, dass du gute Miene zu bösem Spiel machst, dass du versuchst, den Kontakt so aufrecht und freundlich zu halten wie irgend möglich, in der Hoffnung, dass sie in den nächsten Wochen, hoffentlich nicht Monaten, aber doch ein bisschen nachgiebiger wird. Ich denke immer wieder an meinen Sohn. Ja, verständlich, Marcel. Die Nächte, die werden bei mir mittlerweile zu Jahren fast. Ja. Also, ich habe da jetzt keine weitere Idee. Ich möchte aber gerne noch meinen Psychologen dazu schalten. Also, der ruft dich jetzt gleich nochmal an, vielleicht hat der noch eine Idee. Ja, das wäre echt. Kann ja auch nicht schaden. Und in der Hoffnung, dass wir dir irgendwie ein bisschen weiterhelfen, würde ich sagen, wir machen jetzt mal Schluss und du wartest auf den Anruf von Inga. Inga ist der Psychologe heute Nacht und der ruft dich dann zurück. Alles klar, ich bedanke mich bei Ihnen. Alles Gute, Marcel. Alles klar, schönen Tschüss. Abend. Ciao. Tschüss, ciao. So, jetzt haben wir so viel gerade von Sohn und so etwas gehört und ich möchte an dieser Stelle etwas sehr Persönliches sagen, etwas in eigener Sache sagen. Anton ist der kleine 18 Monate alte Sohn unseres langjährigen Mitarbeiters Christian Part. Und Anton wäre am Ende der letzten Woche und am Wochenende fast gestorben. Aber der kleine Mann hat es geschafft und es geht ihm den Umständen entsprechend wieder gut. Und ich wollte einfach hier jetzt meine Freude zum Ausdruck bringen, dass wir uns hier wirklich sehr freuen in der Redaktion und ich auch, dass es ihm wieder besser geht. Und ein Dankeschön sagen an die Kinderklinik, das Kinderkrankenhaus in Köln, Amsterdamer Straße, an die Ärzte, an die Pflege, an das Pflegepersonal, die sich sehr, sehr um den kleinen Mann gekümmert haben. Es war ausgesprochen heikel. Er liegt zwar jetzt immer noch auf der Intensivstation, aber alle sind hoffnungsvoll, dass er über den Berg kommt. Wir freuen uns sehr und wünschen von dieser Stelle aus nochmal alles Gute in Richtung Kinderkrankenhaus Köln, Amsterdamer Straße. So, jetzt machen wir weiter mit Regine. Und Regine ist 57. Guten Morgen, Regine. Regine. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Dumian. Du schaltest bitte den Ton ganz ab. Mach ich. Ja. So. Regine, um was geht's denn bei dir? Ja? Ich höre dich gut, ja? Ja. Um was geht's? Es geht darum, ich war 25 Jahre verheiratet. Mhm. Ich kenne meinen Mann 30 Jahre schon. Ja. Der ist vor 2 Jahren gestorben. Ja. An Lungenkrebs. Wir haben das gewusst. Wir haben darüber gesprochen und er hat immer zu mir gesagt, bleib nicht alleine. Mhm. Und jetzt war ich 2 Jahre alleine. Mhm. Eigentlich wollte ich auch keinen Mann mehr. Ja. Weil ich habe ihn wirklich geliebt. Ja. Und jetzt habe ich jemanden kennengelernt. Ich arbeite in der Gastronomie. Mhm. Und da war ein Gast immer, den habe ich immer so angeschaut und der mich auch. Mhm. Und wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, ich fahre beim Bus, wenn er mit dem Auto vorbeifährt, nimmt er mich mal mit und so unterhalten und so. Mhm. Und ich habe mich echt in sie verliebt. Mhm. Ich habe so ein Kribbeln im Bauch. Was ich nie gedacht habe, das kommt nochmal wieder. Ja. Vor allen Dingen nach der Trauerphase und den schlimmen Erlebnissen in der letzten Zeit. Ich war böse auf meinen Mann. Böse? Ja, eine Zeit lang war ich traurig und dann wieder böse. Warum? Weil er mich allein gelassen hat. Ja. Aber er konnte ja nichts dafür. Hat er einen schweren Tod? Nein. Gott sei Dank. Ich habe ihn die letzten 4 Wochen zu Hause gepflegt. Mhm. Er hatte keine Schmerzen, nichts. Mhm. Ne? Und das war wunderbar. Und wir konnten auch vorher darüber sprechen, wie er das will, also die Beerdigung und Kolumbarium verbrannt werden und so. Ne? Mhm. Das war alles wunderbar. Und er hat dann tatsächlich zu dir gesagt, dass er nicht möchte, dass du alleine bleibst. Ja, er hat gesagt, Regine, bleib bitte nicht alleine. Was ja eine tolle Aussage ist, die von tiefer Liebe zeugt, finde ich. Von tiefer Liebe. Denke ich mir auch. Finde ich schon, ja. Weil ich habe ihn geliebt und er hat mich wahrscheinlich auch. Absolut, da bin ich sicher, ja. Ja, und so, nun hast du dich ein bisschen verliebt oder ein bisschen viel sogar verliebt in diesen Mann. Ja, weil dieses Kribbeln im Bauch, das kenne ich als 14-, 15-Jähriger. Ja. Ich bin ganz irre. Aber das ist doch schön, das ist doch ein Glück. Ja, das ist was Wunderschönes. Aber? Höre ich ein Aber? Ich habe mal 110 Kilo gewogen. Mhm. Und jetzt bin ich jetzt nur noch 90. Oh, hast du dich mal angestrengt? Nee, ich habe einfach die Ernährung umgestellt. Ja, durch den ganzen Stress und so, da verliert man halt alleine. Mhm. Ja, und dann fühle ich mich auch selber besser. Mhm. Also ich als Frau fühle mich besser. Ja. Bist du denn jetzt mit dir so richtig im Reinen oder hast du denn noch ein bisschen schlechtes Gewissen? Nee, ich habe noch schlechtes Gewissen. Weil ich denke immer, wenn das was wird. Mhm. Ne, mein Mann hat wohl immer gesagt, such dir was Neues, bleib nicht alleine. Mhm. Aber innerlich habe ich immer noch... Weil ich denke, wenn ich den Mann jetzt wirklich kennenlerne und wir gehen mal ins Bett oder so, ja, was wird dann? Wie weit ist es denn schon gegangen zwischen euch beiden? Ja, im Bett noch nicht. Nee, das habe ich ja schon verstanden. Ja. Aber er weiß, dass du in ihn verliebt bist? Glaube ich nicht. Nee. Ach so. Glaubst du denn? Deswegen frage ich dich, was mache ich? Kann ich als Frau gehen und ihm sagen, ich mag dich oder... Wie ist denn dein Eindruck? Glaubst du denn, dass er dich auch mag? Ja. Ja? Und ist er alleine? Ja, er ist auch Witwer. Wie alt ist er? Auch 58. Passt er genau? Ich bin 57, er ist 58. Passt er genau? Mhm. Ja. Ja, altersmäßig passt das. Und wenn ihr euch dann so seht, das ist bisher immer, also ihr habt euch noch nicht gezielt privat getroffen irgendwo mal? Nein. Das noch nicht? Das hat sich dann immer so ergeben? Hat sich einfach so ergeben, weil ich da arbeite und er kommt immer seinen Kaffee trinken nach der Arbeit. Und wie lange läuft das jetzt schon so? 4 Wochen. 4 Wochen. Ja. Mhm. Aber ich traue mich einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Soll ich zu ihm hingehen und sagen, mal, ich mag dich und können wir uns mal treffen? Oder? Ich mag dich vielleicht erstmal rauslassen und vorschlagen, wir können uns ja mal treffen. Man muss ja nicht gleich mit der ganzen Tür ins Haus fallen. Wenn du vorschlägst, wir könnten uns ja mal zum Essen treffen oder mal ins Kino gehen oder was ich, irgendwas, was euch interessiert, dann signalisiert ihm das ja schon, dass du ein Interesse hast. Ja. Ich würde vorsichtig an ihn rangehen. Ja, deswegen möchte ich auch vorsichtig gehen. Nicht gleich, ich bin verliebt und Schmetterlinge. Nee, um Gottes Willen. Nö. Du musst dich ja auch ein bisschen interessant machen. Mhm. Wenn du dem gleich sagst, hier, ich bin ganz wibbelig und habe Schmetterlinge im Bauch, dann denkt er auch, die Kleinen habe ich, glaube ich, gleich in der Hand. Das ist auch nicht so gut. Nee, will ich auch nicht. Aber dass du schon Initiative zeigen solltest, das finde ich schon. Das kannst du machen. Das möchte ich auch. So, das ist also eine. Ich denke, er ist schüchtern. Genau. Dann vielleicht weiß er, dass der Mann vor 2 Jahren gestorben ist? Ja. Vielleicht ist er deshalb auch vorsichtig. Dass seine sich, Frau ist auch vor 2 Jahren gestorben. Ja, siehst du, da ist er vielleicht auch unsicher und traut sich nicht. Mach es mal. Geh mal vorsichtig an ihn heran. Mhm. Das ist das eine. Das andere, wenn du dich dann wirklich, wenn das, nehmen wir mal an, es würde sich weiterentwickeln und es würde zu einer Beziehung, einer Affäre kommen, dann sei froh und glücklich, dass du es erlebst. Und du hast das absolut grüne Licht von deinem Mann. Ich glaube, du brauchst 0 schlechtes Gewissen zu haben. Der sitzt da oben und grinst über beide Backen und sagt, toll, jetzt ist sie wieder fröhlicher und glücklicher als vorher, ja. Mhm. Ja. Hast du denn Angst vor, denkt man ja auch oft drüber nach, so, was die Leute sagen? Nee. Nee. Ich habe mit meinen Kollegen schon darüber gesprochen, weil die sehen das auch, dass er mich mit dem Auto bringt. Ah, da läuft was. Da meinen die ja immer gleich schon, ne? Ja. Aber ich sage immer, das ist still geheim, ich sag nichts. Du hast jetzt gar nichts gesagt, ich bin mal davon ausgegangen, dass ihr keine Kinder habt. Nein. Nein. Leider nicht. Ich konnte nie welche kriegen. Ja. Und ich habe aber 11 Geschwister. Ich bin in der Großfamilie groß geworden. Was meinst du denn, was die Geschwister sagen, wenn die Regine... Nee, die haben gar nichts zu sagen. Da lasse ich mir nichts sagen. Die sind alle erwachsen, jeder lebt sein Leben und... Also die quatschen dir nicht dazwischen? Nein. Nein. Würde ich mir auch nicht tun. Also mir dazwischen quatschen lassen. Weißt du, Regine, ich glaube ja, wenn man sowas Schlimmes erlebt hat, wenn der Ehemann, mit dem man so lange zusammen war, gestorben ist... Ja, deswegen, sag ich, wie der gestorben ist, habe ich gedacht... Nie wieder. Ja. Nie wieder einen neuen Mann. Oder man denkt, die Welt bleibt stehen, es geht gar nicht mehr weiter. Und wenn dann nach 2 Jahren doch so ein Hoffnungsschimmer am Horizont aufkommt, ist das ein großes Glück des Schicksals. Ja, das muss man nehmen, da darf man nicht vorbeigehen. Und ich denke auch, wenn es mit dem nicht klappt, aber ich habe wieder den Mut. Genau, genau. Ich habe den Mut gefunden, wieder neu anzufangen. Genau so sehe ich es auch. Genau so. Also ran an den Speck. Dankeschön, Domian. Regine, alles Gute, aber vorsichtig. Viel Glück. Ne? Aber vorsichtig, ne? Rangehen. Ja. Sowieso. Gut, alles sowieso. Gute. Sowieso. Immer langsam. Genau. Liebe Regine, viel Glück wünsche ich dir. Danke dir, Domian. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt gibt es den Hinweis auf unser Thema diese Woche. Und unser Thema diese Woche heißt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt Beste Freunde. Ich möchte mich gerne mit euch über eure beste Freundin oder über euren besten Freund unterhalten. Was habt ihr besonders Gutes, also wirklich sehr beeindruckend Gutes oder besonders Schlimmes, wirklich sehr Schlimmes, mit eurem besten Freund oder eurer besten Freundin erlebt. Also das kann ja sein, dass ihr betrogen, verletzt, hintergangen oder sehr enttäuscht worden seid, im negativen Sinne. Es kann aber auch sein, dass euer bester Freund euch das Leben gerettet hat oder euch eine Niere gespendet hat oder euch aus den Schulden geholfen hat oder euch beschützt hat in einer sehr brenzlichen Situation. Ja, das ist unser Thema am Mittwoch und wenn ihr auch gerne mit mir über eure beste Freundin oder euren besten Freund reden wollt, dann meldet euch jetzt schon mal per Mail, domian@wdr.de oder gerne Mittwoch dann natürlich vor der Sendung ab 0 Uhr oder während der Sendung zwischen 1 und 2. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht und hier ist Pascal und der ist 19. Hallo Pascal. Hallo Pascal. Ich höre Pascal. Ah, brauche jemanden zum Reden. Das ist mein Problem, mein größtes Problem. Pascal, ich hab den Anfang von dir gar nicht gehört. Du warst irgendwie nicht zu hören. Du brauchst jemanden zu reden. Was ist dein Thema? Mein Thema ist auch meine Ex-Freundin, man weiß es nicht. Also ich weiß es im Moment nicht. Was ist denn heute los? Alle Beziehungen gehen zu Bruch. Genau, richtig. Mein Problem ist einfach, wir haben uns vor fast 3 Wochen jetzt getrennt. Nach wie langer Zeit? Wir waren 8 Monate zusammen, 8,5 ja. Monate. Ja. Und wir haben viel durchgemacht. Also ich habe mit ihr viel durchgemacht, weil ich auch sehr viel Stress in den letzten Wochen hatte mit Arbeit, mit, also was heißt Schule, also habe Schule abgebrochen. Mhm. Und darf ich mal kurz zwischenfragen, warum die Schule abgebrochen ist? Weil es nicht mehr ging. Es ging einfach nicht mehr. Der schulische Druck, der hat mich kaputt gemacht. Welchen Abschluss hast du denn in der Tasche? Ich habe jetzt im Moment gar keinen Abschluss. Ich habe zu 90% die Möglichkeit, eine Ausbildung im Fachlager zu machen, durchs Arbeitsamt, über überbetriebliche Ausbildung nennt sich das. Mhm. Halt, das ist halt noch nicht entschieden und mein Problem ist einfach, wir haben uns getrennt, weil wir dann in den letzten Zeit jetzt nur noch Stress hatten miteinander, dass es so derart eskaliert ist, dass ich dann einmal richtig ausgerastet bin und ich sie geschlagen habe. Mhm. Ich meine, ich kann es wirklich kaum aussprechen, aber es ist leider Gottes wahr. Wie hast du sie denn geschlagen? Und zwar, das war einfach so, wir haben uns wegen irgendeiner Kleinigkeit, ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern, getrennt halt, wie soll ich das sagen, weil ich bin auch gerade übelst am Zittern, also ja. Ich habe wirklich kaum noch geschlafen, gegessen oder sonst dergleichen, weil ich einfach niemanden zum Reden habe. Ich war auch schon beim Psychologen, Und der hat mir so ein Anti-Aggressionstraining angeboten und ich habe es auch durchgezogen, nur ich merke einfach, das bringt irgendwie nichts. Erzähl mir nochmal genau, wie das da passiert ist. Wie hast du sie geschlagen? Und zwar, wir haben uns derart verbal auseinandergesetzt und dann ist mir derart die Wut hochgekommen, dass ich sie einfach fest an mir gedrückt habe und habe gesagt, Mädel, jetzt komm mal runter, und habe ihr dabei ja eine Ohrfeige gegeben, sag ich mal. Mhm. Und dann hat sie halt gesagt, Junge, änder dich bitte, sonst gibt es keine Zukunft mehr. Mhm. Dann hat's halt auch bei mir Klick gemacht, dass ich was ändern muss, dass ich einfach was ändern muss. Mhm. Und bin dann halt wirklich einen Tag danach zum Psychologen gegangen und habe ihm auch die Situation geschildert. Und du bist von dir aus zum Psychologen gegangen? Richtig. So, das ist ja schon mal, ich sag einfach mal zwischendurch ein Kompliment. Das finde ich schon mal eine gute Aktion, dass du von dir aus nach einem Tag schon danach das gemacht hast. Ja, Leute, die machen, schlagen jahrelang die Frauen und gehen nicht zum Psychologen. Ja, dann, das Problem ist einfach, ich habe auch sehr viel in der Kindheit, jetzt sage ich mal, in den letzten 3,5 Jahren mitgemacht. Halt, was auch familiär betrifft und. Aber du sagst, dass dieses, du hast ein Training jetzt in 3 Wochen schon gemacht, ein Anti-Aggressionstraining? Ja, das geht nicht lange, sowas. Und das hat aber nichts gebracht? Ja, was heißt nichts gebracht? Ich merke, dass diese Aggression weg ist. Mhm. Aber mein hauptsächliches Problem ist einfach, dass ich damit nicht klarkomme, dass ich sie geschlagen habe. Mhm. Bist du denn sonst früher auch schon mal anderen Menschen gegenüber oder Männern gegenüber so aggressiv gewesen, dass du sie geschlagen hast? Was heißt geschlagen? Aber ich bin halt früher sehr oft ausgerastet halt, weil ich halt eine schlimme Vergangenheit, sag ich mal, wirklich hinter mir habe. Ich habe 2,5 Jahre im Heim gelebt. Ja. Halt, weil es zu Hause auch nicht mehr funktioniert hat. Also, und das. Bist du selbst auch viel geschlagen worden? Ja, leider. Sehr viel sogar. Von deinen Eltern? Richtig, hauptsächlich von meinem Stiefvater, auch von meinem richtigen Vater. Halt, und dann ist es damals halt von meinem, also das, was der Grund war, dass ich ins Heim gegangen bin, dass meine Mutter mich geschlagen hat. Bist du sehr schwerwiegend geschlagen worden von deinen Eltern? Ich sag mal so, an dem Abend, wo ich dann gesagt habe und zum Jugendamt gegangen bin, hatte ich hinten Kratzer am Rücken, alles. Und kam, sag ich mal so, mit Verletzungen ins Heim. Und wie viele Jahre ging das denn so mit der Gewalt zu Hause? Ja, zu Hause ging das mit der Gewalt. Das fing mit dem 13., 14. Lebensjahr. Hauptsächlich mit 13 fing das an halt. Weil es dann auch schulisch bergab gegangen ist. In der Gesamtschule war ich damals. Weil ich war halt immer in der Schule der Buhmann, sag ich mal, weil ich halt dieses ADS oder ADHS hatte, habe, keine Ahnung. Ja, und bist du denn als Kind, also als du so 5, 6, 7, 8 warst, auch geschlagen worden? Ja, auch. Also kann man sagen, die ganze Zeit früher. Richtig. So. Jetzt nochmal auf die Freundin zurückzukommen. Vor drei Wochen habt ihr euch nun getrennt, sagst du. Richtig. Und wie ist denn der Kontakt im Moment? Im Moment ist der Kontakt, ja, ich sag mal so, relativ schwierig. Ich sag mal so, wir telefonieren jeden Abend, beziehungsweise jeden Tag. Nur sie macht mir halt immer die Vorwürfe. Ich habe ihr gesagt, dass ich beim Psychologen war. Ich habe ihr gesagt, dass ich dieses Anti-Aggressionstraining gemacht habe. Ich habe ihr gesagt, dass ich mich ändern will. Aber es kommt bei ihr nicht an. Ja, was sagt sie? Immer denselben Vorwurf? Sie sagt zu mir, ja, änder dich einfach. Dann sag ich zu ihr, wie soll ich dir das zeigen? Ich will mich ändern. Das ist mein Problem. Ich will es ihr ja zeigen, nur sie gibt mir die Chance dazu nicht. Sie sagt, sie kann ohne mich nicht leben. Und also das heißt im Klartext, dass sie schon auch eigentlich gerne mit dir zusammen sein möchte, ist aber sehr... Ja, das ist wiederum das Problem. Sie sagt zu mir, sie kann ohne mich nicht leben, aber wenn ich sie darauf anspreche, dass ob ich noch eine Chance bei ihr hätte und ich ihr zeigen kann, damit ich ihr zeigen kann, dass ich mich geändert habe, flockt sie total ab und sagt, ich weiß es einfach noch nicht. Also sie ist hin und her gerissen und wahrscheinlich auch geschockt, durch den Vorfall da vor 3 Wochen. Natürlich. Klar. Aber hinzu kommen ja wahrscheinlich auch, du hast es ja angedeutet, auch noch viele andere Dinge, die euch belastet haben. Richtig. Ja, ihr führt ja, was, ihr habt ja kein entspanntes Leben geführt. Da waren ja viele andere Baustellen auch noch. Richtig. Ohne sie wäre ich, sage ich mal, heute obdachlos. Wo und wie wohnst du denn heute? Ich wohne in einer eigenen Wohnung. Und die kannst du auch finanzieren? Ja, das macht das Jobcenter zurzeit. Verstehe. Also die AGE. Hm. Zu den Eltern kein Kontakt mehr? Doch, eigentlich relativ gut, aber also in Sachen Unterstützung oder so kann ich sagen, naja, teilweise. Hm. Wie alt ist sie? Sie wird jetzt 17. Sie wird 17. Und geht sie noch zur Schule? Sie geht noch zur Schule, ja. Und lebt bei ihren Eltern? Richtig, genau. Und was macht sie jetzt? Sie will jetzt halt nach der Schule weitermachen mit der Schule, weil sie macht dann halt auch nur jetzt ihren Hauptschulabschluss dieses Schuljahr und will dann halt aufs Berufskolleg weitermachen. Mhm. So, und du hast ja diese Ausbildung hoffentlich in Aussicht und das ist auch. Ich hoffe es einfach, ja. Das ist. So, pass auf, jetzt will ich mal einfach so meinen Eindruck sagen. Ich finde dich erstmal einen sehr netten Kerl. Ja. Ich finde, da ist wahrscheinlich viel schiefgelaufen und du hast auch einen dicken Fehler gemacht. Das, darüber müssen wir gar nicht reden, das siehst du ja selbst auch rein. Ja, auf jeden Fall. Du hast selbst eine schwere Zeit hinter dir und überhaupt die ganze Vergangenheit war auch nicht so rosig. Richtig. So. Alle wir machen Fehler ständig im Leben. Ja. So, das hast du auch einen gemacht. Und du hast sie jetzt einmal geschlagen, das ist schlimm genug. Aber du hast es jetzt so bereut und hast sogar sofort von dir aus versucht, das irgendwie wieder reinzubiegen, sodass ich jetzt so sage im Nachhinein, ja, nun gut, es ist jetzt passiert, aber irgendwann muss man auch mal einen Strich drunter ziehen. Ja, das Problem ist. Lass mich fertig sagen, sonst vergesse ich's. Ich glaube, es geht ja auch nicht nur allein um dieses, dass du da einmal ihr eine Ohrfeige gegeben hast. Ich will das nicht runterreden, aber ich finde es in diesem Fall nicht so ganz gravierend schlimm wie andere Fälle, wo gezielt Männer Frauen schlagen. Das ist hier so im Affekt geschehen und so weiter. Ich glaube, dass da stecken ja viel andere, viel größere und kompliziertere Probleme hinter. Ich glaube auch nicht, dass ein Anti-Aggressionstraining großartig da für dich hilfreich ist. Ich fände viel hilfreicher, wenn du, und das wäre auch ein Beweis für deine Freundin, wenn du eine richtige Langzeitpsychotherapie bei einem Psychologen machen würdest. Ja. Weißt du, was das ist? Ja, das weiß ich. Ich habe es schon mal gemacht, damals im Heim. Okay. Wollte ich es machen. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du damals gesammelt hast? Schlechte Erfahrungen eher. Okay. Kann auch passieren, aber es gibt sehr viele gute Psychologen und die auch gut mit jungen Leuten in der Situation umgehen können. Ja. Wenn du da einen guten Ansprechpartner fändest, mit dem du auch jede Woche dann einmal deine Sachen über einen längeren Zeitraum besprechen kannst, glaube ich, wäre das ein ganz guter Schritt nach vorne. Ja, das ist mein Problem halt. Ich weiß nicht, wo ich mich daran wenden kann. Ich bin jetzt nämlich auch zu irgendeinem Psychologen gegangen, den ich im Telefonbuch gefunden habe, habe da angerufen, habe dieses nach dem Anti-Aggressionstraining gefragt. Das können wir nur wirklich dir, das können wir leisten und dir behilflich sein. Ja. Dann, das geht bei uns so, dann wirst du jetzt gleich auflegen und du wirst von meinem Psychologen, der im Hintergrund arbeitet, der heißt Inga, wirst du zurückgerufen. Und der kann dich genau beraten, wie du da jetzt vorgehst und was du zu tun hast. Wenn du das eingeleitet hast, hast du ja auch ein dickes Argument für deine Freundin. Dann kannst du ja auch sagen, guck mal, ich bin sogar bereit, das zu machen jetzt. Mhm. Und dann würde ich sie auch mal ein bisschen in Ruhe lassen. Mhm. Ich würde sie dann gar nicht so sehr bedrängen, was ist jetzt, und sie zu einer Entscheidung zwingen wollen. Mhm. Lass sie mal ein paar Tage oder ein paar Wochen in Ruhe, dass sie von sich aus dann auch kommt. Vielleicht ist das sogar noch besser, wenn sie die Entscheidung von sich aus trifft, wieder zu dir zurückzugehen. Alles klar. So, Pascal, du legst auf und wirst von uns angerufen. Okay. Ich will noch mal sagen, ich bin guter Dinge, dass das funktioniert bei dir, weil ich merke, dass du sehr entschlossen bist und sehr willig bist, auch was zu verändern. Mhm. Ja, und das ist das Problem halt. Das sieht sie wiederum nicht. Mhm. Ich hab's ihr gesagt. Alles. Und das sieht sie wiederum nicht. So, noch ein kleiner PS-Zusatz. Ja. Ich weiß jetzt nicht, da können wir jetzt auch nicht weiter besprechen, was da mit der Schule passiert ist. Setz wirklich alles dran, dass du diese Lehre ordentlich machst. Auf jeden Fall. Und ich bin da auch so sehr gespannt darauf, dass ich das musst du machen. Und wenn das gut klappt, dann hab das mal so als fernes Ziel vor Augen, dass du dann auch noch irgendwann deinen Hauptschulabschluss oder vielleicht sogar einen Realschulabschluss machst. Du musst Sachen in der Tasche haben, sonst wird es immer schwerer. Sonst kommt man nicht weiter, richtig. Genau so ist es. So, Pascal, mein Lieber. Alles klar. Jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich zurück. Jürgen, ich danke dir. Sehr gerne. Tschüss. Okay, ciao. Und um 1.45 Uhr begrüße ich herzlich Markus. Der ist 25. Guten Morgen, Markus. Ja, hallo. Guten Morgen. Hallo, Markus. Heute sind die jungen Männer hier bei mir zu Gast. Sehr gut. Ja. Um was geht's, Markus? Also es geht um meine Freundin. Mhm. Und also sie hatte jetzt einen Autounfall und sie ist vor 3 Monaten gestorben. Also ich sag das jetzt mal, wie soll ich sagen, ganz schnell, damit sie jetzt mein Thema wissen. Ja, du duzt mich, ich hab dich auch geduzt, ne? Ja, also sie ist auf jeden Fall gestorben vor 3 Monaten. Mhm. Und ich wohne alleine zu Hause und ich habe halt als Mechatroniker gearbeitet und meine ganze Arbeit und ich habe alles liegen gelassen und ich kenne da keinen Weg mehr, jetzt irgendwas noch zu machen, weil ich bin jetzt am Ende wegen meiner Freundin und ich weiß jetzt halt nicht mehr, was ich weiterhin machen soll und bin wirklich am Ende. Erzähl mir mal ein bisschen von deiner Freundin. Zunächst mal, wie lange wart ihr beiden zusammen gewesen? Wir waren 5 Jahre zusammen. 5 Jahre? 5 Jahre waren wir zusammen. Und was ist genau jetzt vor 3 Monaten passiert? Auf jeden Fall, also das war am 20. Februar, wo dieses Unfall passiert ist. Mhm. Also ich komme aus der Nähe von Braunschweig, Salzgitter, wenn Ihnen das was sagt. Ja, klar, sicher. Auf jeden Fall, meine Freundin, die waren in einer Disco mit ihren Freundinnen und so, das habe ich denen auch erlaubt. Mhm. Und nach der Disco hat die Freundin halt das Auto genommen. Die sind gefahren, meine Freundin wollte halt nach Hause, die waren auf der Landstraße, das war in der Nähe von halt Salzgitter, ne? Mhm. Und dann sind sie gegen einen Baum geknallt und die Fahrerin war sofort tot. Meine Freundin, sie lag im Koma. Ja. Und zwei Freunde von mir, also ein bester Freund, der Tobias, der ist auch sofort gestorben und der Justin, der lag noch im Koma und die haben halt überlebt. Nur meine Freundin und deren Freundin ist gestorben. Und damit komme ich jetzt nicht mehr klar. Ihr habt zusammen gewohnt. Wie bitte? Ihr habt zusammen gewohnt. Ja, wir haben zusammen gewohnt. Mhm. Wir waren 5 Jahre zusammen und wir haben uns halt sehr gut verstanden. Mhm. Wir wollten heiraten, wir haben unsere Zukunft geplant und ja. Mhm. Was jetzt so kam, es kam einfach so plötzlich. Wie hast du das denn erfahren? Wer hat es dir gesagt? Ich war auf der Arbeit und nächsten Tag, ich kam morgens nach Hause, ich wollte meine Freundin anrufen und es ging niemand dran, ihr Handy war aus und dann habe ich zu Hause bei ihr angerufen, dann meinte die Familie, sie hatte einen Autounfall und die liegt in Braunschweig und ich konnte das nicht glauben. Ach, die Familie hat dich gar nicht sofort angerufen nach dem Unfall? Nein, ich hatte ja kein Handy mit auf der Arbeit, weil ich als Mechatroniker gearbeitet, war ich tätig und ja, ich hatte mein Handy dabei und ich habe dort zu Hause angerufen, dann meinte die Familie, Autounfall und bist du ins Krankenhaus gefahren? Ich bin sofort ins Krankenhaus gefahren nach Arbeit und dann haben die Ärzte mir gesagt, dass sie im Koma liegt. Hast du sie gesehen? Sehen dürfte ich sie erst nach 2-3 Tagen und dann es fiel mir so. Nur ist er weg. Das ist aber dumm. Dann machen wir erstmal weiter mit Jens. Und Jens ist 39 Jahre. Guten Morgen, Jens. Hallo? Ja, bitte? Ja. Da bist du. Haben wir aber Schwierigkeiten hier mit unserer Anlage. Jens, du hörst mich. Ich war gerade ein bisschen irritiert, weil ich so kurz, abgewürgt oder einfach zugeschalten wurde. Ja, aber jetzt haben wir uns ja. Schön, dass du da bist. Du bist 39 okay. Jahre alt. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ich komme nicht mehr rein. Aber du bist ja da und ich hoffe, dass unsere Leitung stehen bleibt bis zum Ende des Gesprächs. Um was geht's denn bei dir? Um was geht's denn bei dir, Jens? Oh, ja, was soll ich anfangen? Also im Vorgespräch war es so und so. Jetzt sage ich mal ganz ehrlich, wo soll ich anfangen? Na, du hast doch einen Grund gehabt, deswegen du dich hier bei uns gemeldet hast. Kennst du den Grund? Nein, natürlich nicht. Okay. Also ich war schon mal verheiratet. Mhm. Und in 3 Wochen heirate ich zum zweiten Mal. Dagegen ist ja grundsätzlich nichts, nichts einzuwenden. Nee, genau, das ist der Punkt. Beim ersten Mal habe ich geheiratet, weil ein Kind kam. Ja. Und das war der einzige Grund. Wie lange warst du denn mit der ersten Frau verheiratet? Auf dem Papier. Naja. Ja, meine Tochter kam 1997 und 2000 hat sie mich rausgeschmissen. Das heißt, wir waren verheiratet auf dem Papier noch viel länger, bis die Scheidung dann kam, war dann 2004, 2005, keine Ahnung, habe ich verdrängt. Seitdem ist aber dann sehr viel Zeit vergangen und jetzt gibt es eine neue Frau und eine neue Ehe wahrscheinlich. Ja, in 3 Wochen heirate ich zum zweiten Mal. Da könnte ich dir zu gratulieren. Ja, und das mache ich von ganzem Herzen. Ja, so aber, aber warum rufst du mich dann an? Weil ich dich fragen wollte, weil ich jetzt noch 3 Wochen Zeit habe bis zu der nächsten Ehe. Mhm. Und ich wollte dich einfach nur fragen, soll ich das tun oder nicht? Na, du bist ja lustig. Du fragst mich, ob du diese Frau heiraten sollst oder ob du sie nicht heiraten sollst. Gut, kann ich ja zunächst mal nichts sagen, dann muss ich mal ein paar Fragen stellen. Wie lange kennst du denn diese Frau? 5 Jahre. 5 Jahre schon? Jetzt sind wir 5 Jahre zusammen und sehr glücklich zusammen. Und wir sind eigentlich sehr, sehr, sehr glücklich. Also, wir sind 5 Jahre zusammen und wir sind sehr, sehr, sehr glücklich. Ja. Was könnte denn da auch nur hauchdünn gegen die Ehe sprechen? Ja, das ist jetzt der entscheidende Punkt. Weil eigentlich liebe ich sie von ganzem Herzen und sie mich auch, aber sie ist 10 Jahre oder 9 Jahre jünger wie ich. Mhm. Und ich bin, ich werde jetzt 40 Jahre alt und sie ist 31. Genau. Und sie ist noch nicht in ihrem Leben Mutter geworden. Das heißt, klare Ansage von ihrer Seite, sie möchte Mutter werden und Kinder kriegen. Mhm. Nicht nur eins, sondern mehr oder weniger 2 oder 3. Ja. Und ich habe schon eine Tochter, die ist heute 14. Mhm. Die ist so toll und die liebe ich von ganzem Herzen. Ja. Und ihre Mutter ist das Gegenteil von meiner Tochter. Und so. Dann denke ich mir, oh Gott, oh Gott, ich muss noch 2 Mal vielleicht, weil einmal reicht nicht, hat sie gesagt. Achso, also das ist das ich Problem. Ich möchte gerne Großfamilie. Du hast die Sorge, du bist ja nicht sicher, ob du nochmal Vater werden möchtest oder sogar 2-mal Vater werden möchtest. Das ist, wenn überhaupt, das Problem. Nee, das Problem ist, ich habe mich jetzt mittlerweile dazu entschlossen, dass ich nochmal mit kurz vor 40 Vater werden möchte. Ja. Weil mit dieser Frau. Gut, dann ist doch alles klar. Aber sie hätte gern 2. Mehr wie 1. Achso. Da ist das Problem. Ne? Ach ja Gott, ich weiß nicht. Ob es nun 1 sind oder 2, ist das nicht dann auch wurscht? Ja, wenn Zwillinge werden. Naja, oder wenn das zweite dann 2 Jahre später kommt, dann bist du 42 oder 43, ist doch noch kein Alter. Das ist mein Problem. Nee, das verstehe ich. Ich wollte mein junger Vater sein. Ja gut, gut. Bist ja gewesen, hast du ja nun auch schon erlebt, als junger Vater dazustehen. Aber wenn du wirklich diese Frau so sehr liebst und sie dich auch, seid ihr euch denn sonst in den Dingen des Alltags auch so einig? Zieht ihr an einem Strang? Ja, eigentlich schon. Gibt es Reibungspunkte? Eigentlich nicht. Wir sind eigentlich unendlich glücklich. Aber was die Kinder betrifft, weil sie hat halt eine große Familie und viele Geschwister. Okay, verstanden, sie will gerne Kinder haben. Aber sie will auch nicht 10 Kinder haben, sondern sie will 2 Kinder haben. Ja, oder mehr. Naja. Da krieg ich die Krise, weißt du? Redest du denn so offen mit ihr darüber auch? Ja. Was sagt sie denn dann darauf? Sie sagt dann, Brüder, mehrere, und ich bin Schwester, und sie hat eine, also jetzt mal ganz kurz, sie hat eine Familie, die ist ungefähr, also mit allen Onkeln und Tanten und alles, was dazugehört, hat sie ungefähr gefühlte 60 Verwandte. Und ich habe eine Mama und eine Schwester und zwei... Okay, ich verstehe, dass sie das denn ja möchte. Was sagt sie denn darauf, wenn du dich da so reserviert zeigst? Also ich habe ihr gesagt, ich wünsche mir auch mit dir ein Kind. Und sie sagt, eins reicht nicht. Dann sage ich... Was sagt sie, ich nicht? Nee, also sie wird sich auf jeden Fall freuen, wenn sie auf jeden Fall... Nein, was sagt sie denn, wenn du so deine Bedenken äußerst? Was antwortet sie dir denn? Ja, nix, weil das kann sie ja nicht beeinflussen. Aber ich bin halt auch ein bisschen schizophren in der Hinsicht, weil ich denke, ich werde nächsten Monat 40 Jahre alt, ich möchte kein alter Papa sein. Na gut, aber du hast doch gerade zu mir gesagt, dass du ein Kind auf jeden Fall mit dir haben möchtest. Ja. Da bist du auch schon mal ein etwas älterer Papa. Ja. So, und ob du nun ein etwas älterer Papa bist oder doch ein klein bisschen mehr älterer Papa, ist dann doch auch egal, wenn es zwei Kinder werden. Aber was reden wir denn hier? Mensch, du liebst die Frau. Du hast auf reiner Liebe werde ich mich darauf einlassen, auf jeden Fall. Wie? Auf reiner Liebe würde ich mich darauf einlassen, auf jeden Fall. Ja, aber das ist doch reine Liebe. Ja, da hast du recht. Also, meine Antwort auf deine Frage, soll ich sie heiraten unter den gegebenen Umständen, die du mir jetzt geschildert hast, ist ja, heirate sie. Mach ich. Okay, ist auf das jeden Fall. Problem gelöst? Ich wünsche schöne Grüße an deine, also sage schöne Grüße an deine zukünftige. Die schläft. Ja, aber kannst du ja morgen früh sagen. Und alles Gute euch beiden. Kann man das irgendwo aufzeichnen oder irgendwie? Das kannst du bei www.nachtlager.de dir runterladen. Ja? Alles Gute, Jens. Und schöne Grüße an die danke Liebste. Danke dir, Domi. Tschüss. Und ein Autogramm, bitte. Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an. Tschüss. Ruf nochmal an. Ja. Oh weia, jetzt haben wir 1:57. Dann sage ich euch jetzt nochmal unser Thema für nächste Woche, weil das ist jetzt zu kurz für ein Gespräch nochmal. Also das Thema, wir haben überhaupt nicht über den Grand Prix, den man nicht mehr Grand Prix nennt, gesprochen. Das müssen wir morgen mal nachholen. Was denkt ihr denn zu dem spektakulären Sieger Aserbaidschan? Wie fandet ihr Lena? Wie fandet ihr die Moderation? Wie fandet ihr die Show? Ich kann nicht so ganz richtig mitreden, weil ich nicht alles oder sagen wir mal so nur das Ende gesehen habe am Samstag. Ich war selbst beruflich unterwegs und konnte das nicht gucken. Aber ich kann schon mitreden und würde gerne eure Meinung dazu hören, wie euch das gefallen hat. Also das können wir ja gerne morgen machen. Jetzt aber nochmal der Hinweis auf unser Thema Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema beste Freunde. Und ich möchte gerne mit euch über eure beste Freundin und den besten Freund reden. Seid ihr schon mal gravierend enttäuscht worden von dem besten Freund? Oder seid ihr von dem besten Freund, der besten Freundin schon mal so überrascht worden, dass ihr gedacht habt, das ist ja Wahnsinn, so eine große Freundschaft hat der Freund euch vielleicht das Leben gerettet oder euch sehr intensiv beigestanden in einer sehr schlimmen Zeit, hat er euch vielleicht aus den Schulden heraus geholfen, was auch immer. Also wenn ihr gerne mit mir über eure beste Freundin, euren besten Freund reden wollt, was ihr da so erlebt habt, dann meldet euch schon mal an, domian@wdr.de, das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Morgen ist wieder freie Themennacht. Da können wir uns unterhalten über jedes Thema, das euch interessiert und über das wir gerne reden wollen. Wie immer könnt ihr ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer 0800 220 50 50. Ja, und vielleicht finden wir morgen ja auch ein kleines bisschen Zeit, über das große Show-Ereignis uns zu unterhalten, was am Samstag hier um die Ecke in Düsseldorf stattgefunden hat. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und wir sehen und hören uns wieder. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und wie gesagt, ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Bis dahin. Tschüss.